Kapitel 12. Bernard musste die verriegelte Tür anbrüllen. Der Wilde machte nicht auf. »Aber alle warten auf dich!« »Sollen sie warten«, tönte es von der anderen Seite der Tür dumpf. »Aber John, du weißt ganz genau...« Wie schwer es doch fiel, überzeugend zu sein, wenn man aus Leibeskräften brüllen musste. »Dass ich sie eingeladen habe, damit sie deine Bekanntschaft machen können!« »Dann hättest du mich fragen müssen, ob ich ihre Bekanntschaft machen will.« »Aber du bist doch sonst immer gekommen, John!« »Und genau deshalb komme ich jetzt nicht mehr.« »Mir zuliebe«, flehte Bernard lautstark. »Tu es mir zuliebe!« »Nein.« »Ist das dein Ernst?« »Ja.« »Aber was soll ich denn machen?« jaulte Bernard verzweifelt. »Zur Hölle fahren«, blaffte die Stimme von drinnen. »Aber der Erzkollektivsänger von Canterbury ist heute Abend da.« Bernard war den Tränen nah. »Aya Takwa!« Nur auf Sunyi vermochte der Wilde angemessen auszudrücken, was er vom Erzkollektivsänger hielt. »Honey!« schickte er noch hinterher und schließlich, mit welch schneidender Wildheit, »Sons Esozena!« Dann spuckte er auf den Boden, wie es Poppy vermutlich getan hätte. Am Ende blieb Bernard nichts anderes übrig, als geschlagen in seine Wohnung zurückzuschleichen und der ganzen rastlosen Versammlung zu erklären, dass der Wilde an diesem Abend nicht erscheinen werde. Die Nachricht löste Entrüstung aus. Die Männer ärgerten sich schwarz, dass sie diese Null mit dem unappetitlichen Ruf und den heretischen Ansichten ganz umsonst hofiert hatten. Je höher ihr Rang in der Hierarchie, desto tiefer der Groll. »Mir so übel mitzuspielen«, wiederholte der Erzsänger in einem Fort, »mir!« Die Frauen wiederum fühlten sich unter fadenscheinigem Vorwand auf den Arm genommen und waren empört. Auf den Arm genommen von einem miesen Wicht, dem man versehentlich Alkohol in die Flasche gekippt hatte, einer Kreatur von Gamma-Minus-Statur. Es war unerhört, und das erklärten sie zunehmend lautstark. Die Konrektorin aus Eton war besonders bissig. Einzig Lenina sagte nichts. Blass hockte sie mit von ungewohnter Melancholie verschleierten blauen Augen in der Ecke, von den übrigen Gästen durch ein Gefühl abgeschnitten, das diese nicht teilten. Sie war mit einem wunderlich bangen Hochgefühl zu der Party gekommen. »Gleich«, hatte sie sich beim Eintreten gesagt, »gleich werde ich ihn wiedersehen, mit ihm sprechen, ihm sagen«, denn dazu war sie fest entschlossen gewesen, »dass ich ihn gern habe, mehr als alle anderen bisher. Und dann wird er vielleicht sagen, oje, was würde er sagen?« Das Blut war ihr in den Kopf geschossen. »Warum hat er sich neulich abends nach dem Fühlfilm so komisch benommen, so sonderbar? Und doch bin ich mir absolut sicher, dass er mich ziemlich gern hat. Ich bin mir ganz sicher.« Just in diesem Moment hatte Bernard die Botschaft verkündet. Der Wilde würde nicht zur Party erscheinen. Prompt stellten sich bei Lenina all die Empfindungen ein, die normalerweise den Beginn einer Heißleidenschaftssubstitutionsbehandlung begleiteten. Ein Gefühl schrecklicher Leere, atemloser Bedrängnis, Schwindel. Ihr stockte das Herz. »Vielleicht, weil er mich nicht mag«, sagte sie sich. Und sogleich wurde aus dem Verdacht unumstößliche Gewissheit. John weigerte sich zu kommen, weil er sie nicht mochte. Er mochte sie nicht. »Das schlägt aber der Flasche doch wirklich den Boden aus«, sagte die Konrektorin gerade zum Direktor Krematorien und Phosphorrückgewinnung. »Wenn ich bedenke, dass ich tatsächlich...« »Ja«, war Fanny Crown zu vernehmen, »das mit dem Alkohol stimmt wirklich. Eine Bekannte kennt eine, die damals im Embryonenmagazin gearbeitet hat. Sie hat der Freundin, die es mir gesagt hat, erzählt, dass...« »Eine Schande, ja, wirklich, eine Schande«, bestätigte Henry Foster dem Erzkollektivsänger. »Es wird Sie interessieren zu hören, dass unser Ex-Direktor ernstlich seine Versetzung nach Island erwogen hatte.« Mit jedem gezischelten Wort verlor Bernards praller Ballon hochfliegenden Selbstgefühls an Auftrieb. Kreidebleich, verstört, am Boden zerstört, rannte er zwischen seinen Gästen umher, stammelte unzusammenhängende Entschuldigungen, versicherte, das nächste Mal werde der Wilde gewiss da sein, bat sie, doch Platz zu nehmen und ein Karotin-Sandwich zu kosten, einen Happen Vitamin-A-Paté, ein Glas Sekt-Surrogat zu genießen. Man ließ sich nicht zweimal bitten, man aß, ignorierte ihn aber. Man trank und beleidigte ihn entweder offen oder hetzte hinter seinem Rücken so laut und ausfallend, als wäre er Luft. »Nun, liebe Freunde«, sagte der Erzkollektivsänger von Canterbury mit derselben wunderbar tragenden Stimme, mit der er die Feierlichkeiten zum Ford's Day leitete, »nun, liebe Freunde, ich denke, es wird Zeit.« Er erhob sich, stellte sein Glas ab, wischte die Krümel einer nicht unbeachtlichen Kollation von seiner purpurroten Viskoseweste und schritt zur Tür. Burnett schoss vor, um ihn abzufangen. »Erzsänger, wollen Sie wirklich schon gehen? Es ist doch noch früh. Ich hatte gehofft...« Ja, was hatte er nicht alles gehofft, als Lenina ihm im Vertrauen erzählt hatte, dass der Erzkollektivsänger durchaus eine Einladung anzunehmen geneigt war, wenn sie ihm zuginge. »Er ist eigentlich ganz süß, weißt du?« Und sie hatte Burnett den kleinen T-förmigen Reißverschlussschieber aus Gold gezeigt, den der Erzsänger ihr als Andenken an das in der Diözese Sängerei verbrachte Wochenende geschenkt hatte. »Ehrengäste!« Erzkollektivsänger von Canterbury und Mr. Savage. Seinen Triumph hatte Burnett auf alle Einladungen drucken lassen. Und nun hatte Savage ausgerechnet an diesem Abend beschlossen, sich in seinem Zimmer zu verbarrikadieren, Hani zu brüllen und sogar, Fort sei Dank verstand Burnett kein Zunje, sonst eso cena. Was als krönender Moment seiner Karriere gedacht gewesen war, hatte sich als Moment seiner größten Erniedrigung entpuppt. »Ich hatte so sehr gehofft«, wiederholte er stammelnd und sah den Erzwürdenträger so flehentlich wie wirr an. »Mein lieber Freund«, sagte der Erzkollektivsänger in strengem, tragendem Ton. Schweigen senkte sich über die Versammlung. »Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf«, erhob einen tadelnden Finger. »Ehe es zu spät ist, einen wohlmeinenden Rat.« Jetzt sprach er mit Grabesstimme. »Besinnen Sie sich eines Besseren, junger Freund. Bessern Sie sich.« Er machte über Burnett das T-Zeichen und wandte sich ab. »Lenina, meine Liebe«, rief er in völlig verändertem Ton, »begleiten Sie mich.« Bereitwillig, doch ernst und, weil sich der Ehre, die ihr zuteil wurde, nicht bewusst, ohne jeden freudigen Überschwang, verließ Lenina gemeinsam mit ihm die Wohnung. Die übrigen Gäste folgten nach einer knappen Anstandsfrist ihrem Beispiel. Der Letzte knallte mit der Tür. Burnett war allein. Kläglich in sich zusammengesunken, ein Ballon, aus dem alle Luft raus war, ließ er sich auf einen Stuhl fallen, schlug die Hände vors Gesicht und weinte. Nach ein paar Minuten kam er auf die rettende Idee und schluckte 4 Soma-Tabletten. Oben auf seinem Zimmer las der Wilde Romeo und Julia. Lenina und der Erzkollektivsänger stiegen auf dem Dach der Sängerei aus. »Beeilung, junge Dame! Lenina!« rief der Erzsänger unwirsch vom Fahrstuhleingang. Lenina, die einen Augenblick zurückgeblieben war, um den Mond zu betrachten, senkte den Blick und hastete ihm übers Dach entgegen. »Die neue Theorie der Biologie«, lautete der Titel des Aufsatzes, den Mustafa Mond eben zu Ende gelesen hatte. Er saß einige Zeit mit nachdenklich gefurchter Stirn da, dann nahm er seinen Füllfederhalter zur Hand und schrieb quer über die Titelseite: »Des Autors mathematische Analyse des Telos-Begriffs ist neuartig und sehr scharfsinnig, allerdings ketzerisch und in Bezug auf die gegenwärtige soziale Ordnung gefährlich und potenziell umstürzlerisch. Veröffentlichung untersagt.« Letzteres unterstrich er. »Der Autor ist zu observieren. Möglicherweise ist seine Versetzung an die meeresbiologische Forschungsstation auf St. Helena zu erwägen.« »Schade«, dachte er, als er unterzeichnete. »Die Arbeit war meisterlich. Wenn man aber erst Erörterungen von Ziel und Zweck zuließ, nun, dann musste man auf alles gefasst sein. Es war die Art Idee, die leicht zur Dekonditionierung der weniger stabilen Denker der höheren Kasten führen konnte, sie den Glauben ans Glück als höchstes Gut verlieren ließe und stattdessen davon überzeugte, dass das Ziel irgendwo hinter, irgendwo außerhalb der gegenwärtigen menschlichen Reichweite liege, dass der Zweck des Daseins nicht in der Sicherung des Wohlbefindens bestehe, sondern in einer Intensivierung und Verfeinerung des Bewusstseins, einer Erweiterung des Wissens. Was, sinnierte der Controller, womöglich stimmte, aber unter den gegenwärtigen Umständen nicht zulässig war. Er nahm erneut den Füller zur Hand und zog unter den beiden Wörtern »Veröffentlichung untersagt« einen zweiten Strich, dicker und schwärzer noch als der erste. Dann seufzte er. »Wie vergnüglich doch alles wäre«, dachte er, »wenn man keine Rücksicht aufs Glück nehmen müsste.« Mit geschlossenen Augen und verklärtem Gesicht deklamierte John in die Leere hinein. »O, sie nur lehrt, den Kerzen hell zu glühen, wie in dem Ohr des Mohren ein Rubin, so hängt der holden Schönheit an den Wangen der Nacht, zu hoch, zu himmlisch dem Verlangen.« Der goldene Teeschieber schimmerte auf Leninas Busen. Neckisch packte ihn der Erzkollektivsänger, neckisch zog er, zog. Vielleicht, brach Lenina schließlich das Schweigen, nehme ich doch lieber ein paar Gramm Soma. Bernard war inzwischen eingeschlafen und lächelte über das private Paradies seiner Träume. Lächelte, lächelte. Unerbittlich aber rückte alle 30 Sekunden der Minutenzeiger der elektrischen Uhr über seinem Bett mit einem kaum hörbaren Klackern vor. Klack, klack, klack, klack. Und dann war Morgen. Bernard fand sich inmitten des Elends von Raum und Zeit wieder. Tiefer hätte seine Niedergeschlagenheit auf dem Taxiflug ins Konditionierungscenter kaum sein können. Der Rausch des Erfolgs war verflogen, er war zu seinem alten Selbst ernüchtert, und im Vergleich zum Heißluftballonflug der vergangenen Wochen schien das alte Selbst beispiellos viel schwerer als Luft. Diesem minderen Bernard gegenüber zeigte sich der Wilde unerwartet mitfühlend. »Jetzt bist du wieder mehr wie in Malpais«, sagte er, als Bernard ihm sein Leid klagte. »Erinnerst du dich an unser erstes Gespräch, draußen vor dem kleinen Haus? Jetzt bist du so wie damals.« »Weil ich wieder unglücklich bin, deshalb.« »Nun, ich wäre lieber unglücklich, als auf die falsche, verlogene Art glücklich, in der du es hier warst.« »Du bist vielleicht gut«, meinte Bernard bitter, »wo du doch an allem schuld bist, dich zu weigern, zu meiner Party zu kommen und sie alle gegen mich aufzubringen.« Er wusste genau, dass seine Worte absurd ungerecht waren. Er gab zu, zunächst vor sich selbst und schließlich sogar laut, dass der Wilde mit allem Recht hatte, was er daraufhin zur Wertlosigkeit von Freunden sagte, die sich aus solch nichtigem Anlass in Feinde und Verfolger verwandelten. Ungeachtet der Einsicht aber, der Zustimmung und ungeachtet dessen, dass die Unterstützung und das Mitgefühl dieses Freundes sein einziger Trost waren, hegte Bernard perverserweise neben der durchaus echten Zuneigung weiter einen heimlichen Groll gegen den Wilden und erwog eine Kampagne kleiner Racheakte. Groll gegen den Erzkollektivsänger zu hegen war schließlich zwecklos, und es bestand nicht die geringste Chance, sich am Füllstationschef und dem stellvertretenden Prädestinator zu rächen. Eines hatte der Wilde als Opfer nämlich den anderen voraus. Er war greifbar. Eine der Hauptaufgaben eines Freundes besteht schließlich darin, in abgemilderter und symbolischer Form, die Strafe zu erleiden, die wir liebend gern, aber leider vergeblich, unseren Feinden zufügen wollen. Bernards zweiter Freund, Feind war Helmholtz, als er reumütig zu ihm zurückkehrte und erneut um die Freundschaft warb, die er während seines Höhenflugs zu pflegen nicht für wert befunden hatte, schenkte Helmholtz sie ihm, schenkte sie ohne Vorwurf, ohne Kommentar, als hätte er vergessen, dass es je Streit gegeben hatte. Gerührt fühlte sich Bernard zugleich durch diese Großmut gedemütigt. Eine Großmut, die umso ungewöhnlicher und daher umso demütigender war, als sie sich keineswegs Soma, sondern einzig und allein Helmholtz' Charakter verdankte. Es war der Alltags-Helmholtz, nicht der Helmholtz eines Halbgramm-Urlaubs, der vergaß und vergab. Burnett war entsprechend dankbar, so tröstlich seinen Freund wiederzuhaben, und entsprechend verstimmt. So verlockend, sich an Helmholtz für seine Großzügigkeit irgendwann einmal zu rächen. Beim ersten Wiedersehen nach ihrer Entfremdung redete Bernard sich den ganzen Kummer von der Seele und ließ sich trösten. Erst einige Tage später erfuhr er zu seiner Überraschung und leisen Beschämung, dass nicht nur er Ärger hatte. Auch Helmholtz war mit den Autoritäten in Konflikt geraten. »Es ging um ein paar Reime«, erklärte er. »Ich hielt meine Standardvorlesung Emotionales Engineering 2 für die Drittsemester. 12 Termine und der 7. galt eben dem Reimen. Genauer gesagt, der Reimkunst in Moralpropaganda und Marketing. Zur Illustration bringe ich in dieser Vorlesung immer gern ein paar konkrete Beispiele. Diesmal hatte ich beschlossen, ein eigenes zu nehmen, neu verfasste Verse. Irrsinn natürlich, aber ich konnte einfach nicht widerstehen.« Er lachte. »Ich war einfach neugierig auf die Reaktionen. Außerdem, fügte er nüchterner hinzu, wollte ich selbst etwas Propaganda betreiben, sie durch Engineering dazu bringen, so zu empfinden, wie ich bei der Abfassung empfunden hatte. Fort! Er musste wieder lachen. Was für ein Aufschrei! Der Dekan bestellte mich zu sich und drohte, mich auf der Stelle zu entlassen. Ich stehe auf der Abschussliste.« »Aber wieso? Was waren das denn bloß für Reime?« staunte Bernard. »Es ging ums Alleinsein.« Bernard hob die Brauen. »Wenn du willst, gebe ich dir eine Kostprobe.« Und Helmholtz begann. »Komitee hat getagt. Tam-Tam, nunmehr stumm. Mitternacht in der Stadt, Flöten im Vakuum. Münder zu, Minen im Schlaf, und die Maschinen schweigen. Plätze sind Epitaph von buntem Treiben. Komm, Stille, triumphier! Heule, laut oder leis, sprich, sprich zu mir, als was ich nicht weiß. Abwesend sind Susans, wie auch Egerias, Arme und Busen, Lippen und Arsch. Aus Abwesenheit wird Präsenz, nur wessen und was ist von so absurder Essenz, dass etwas, was nicht ist, die leere Nacht fühlbarer belebt, als ein Geschlechtsakt, der keinen erhebt. Nun, das habe ich als Beispiel gebracht, und Sie haben es dem Dekan gemeldet. »Das überrascht mich nicht«, meinte Bernard. »Es widerspricht allem, was Sie in Ihren Schlaflektionen gelernt haben. Immerhin haben Sie mindestens eine 250.000 Warnungen vor dem Alleinsein-Intus.« »Ja, aber ich wollte eben mal sehen, was es bewirkt.« »Tja, und da siehst du's.« Helmholtz lachte nur. »Ich komme mir vor«, sagte er nach einer Pause, »als hätte ich jetzt erst allmählich etwas zu sagen. Als lernte ich ganz allmählich die Kraft, die ich in mir spüre, diese latente Extrakraft zu nutzen. Irgendetwas offenbart sich.« Trotz seiner prekären Lage machte er auf Burnett einen tief zufriedenen Eindruck. Helmholtz und der Wilde verstanden sich auf Anhieb. Und zwar so gut, dass es Bernard einen eifersüchtigen Stich versetzte. Nach etlichen Wochen war er dem Wilden längst nicht so nahe gekommen wie Helmholtz im ersten Anlauf. Wenn er die beiden zusammen erlebte, wenn er ihren Gesprächen lauschte, ertappte er sich gelegentlich bei dem missgünstigen Wunsch, er hätte sie nie zusammengebracht. Dann schämte er sich seiner Eifersucht und bekämpfte das Gefühl abwechselnd mit Willensanstrengungen und mit Soma. Doch waren seine Bemühungen nicht sonderlich erfolgreich, und zwischen Soma-Urlauben gab es notgedrungen Pausen. Das widerwärtige Gefühl meldete sich jedes Mal zurück. Bei seiner dritten Begegnung mit dem Wilden trug Helmholtz ihm seine Reime über das Alleinsein vor. »Wie findest du sie?« fragte er im Anschluss. Der Wilde wiegte den Kopf. »Hör dir das hier mal an«, lautete seine einzige Antwort. Er schloss die Schublade auf, in der er sein mäusezerfressenes Buch aufbewahrte, schlug es auf und las. »Lasst den Vogel lautster Lieder aus Arabiens ödem Hain trauervoller Herold sein.« Helmholtz lauschte mit wachsender Erregung. Bei Arabiens ödem Hain zuckte er, bei krächzend heiserer Eule lächelte er beglückt, bei raubt und würgt ein Vogel schoss ihm das Blut in die Wangen, während er bei Totensänge erbleichte und zu zittern begann. Der Wilde las. »Keins hat eigenes mehr. Zu scheiden war ihr selbst nicht voneinand. Was Natur zwiefach benannt, war nicht eins, noch zwei in beiden. Der Verstand, den dies verwirrte, sah Getrenntes sich verschlingen.« »Ringel, Ringel, Orgie«, warf Burnett ein und störte den Vortrag durch ein hässlich wieherndes Lachen. »Das ist ja die reinste Solidaritätsmessenhymne.« Er wollte sich an seinen zwei Freunden dafür rächen, dass sie sich gegenseitig besser leiden konnten als ihn. Bei den nächsten zwei, drei Treffen übte er wiederholt seine kleinliche Rache. Es war so kinderleicht und doch, weil sowohl Helmholtz als auch der Wilde von seiner niederschmetternden Besudelung eines bewunderten poetischen Kleinods so getroffen waren, äußerst effektiv. Schließlich drohte Helmholtz, ihn rauszuwerfen, wenn er es erneut wagen sollte, sie zu unterbrechen. Doch für den nächsten Eklat sorgte er seltsamerweise selbst. Der Wilde las aus Romeo und Julia vor, las, weil er dabei sich als Romeo und Lenina als Julia sah, mit bebender Inbrunst. Helmholtz hatte der Darbietung der ersten Begegnung der Liebenden mit verwunderter Aufmerksamkeit gelauscht. Die Poesie der Szene im Garten hatte ihn bezaubert, die Gefühle aber, die zum Ausdruck kamen, hatte er belächelt. Sich so zu versteigen, bloß weil man ein Mädchen nehmen wollte, das erschien ihm doch reichlich albern. Sprachlich aber war es Zug um Zug eine Meisterleistung emotionalen Engineerings. »Der Bursche«, sagte er, »lässt unsere raffiniertesten Propagandamethoden alt aussehen.« Der Wilde grinste erfreut und las weiter. Es lief auch alles halbwegs glatt bis in der letzten Szene des dritten Akts, die Capulets Julia drängten, sich mit Paris zu vermählen. Helmholtz war beim Vortrag immer zappliger geworden. Als dann aber Julia, vom Wilden mit großem Pathos gegeben, rief: »Und wohnt kein Mitleid droben in den Wolken, das in die Tiefe meines Jammers schaut? O süße Mutter, stoß mich doch nicht weg! Nur einen Monat, eine Woche, Frist! Wo nicht, bereite mir das Hochzeitbett in jener düstern Gruft, wo Tybalt liegt.« Als Julia das sagte, platzte Helmholtz los und konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Mutter und Vater, groteske Obszönität, zwangen die Tochter, einen zu nehmen, den sie nicht wollte. Und das dumme Ding verschwieg, dass sie einen anderen hatte, den sie, momentan zumindest, vorzog. Die Situation erschien ihm in ihrer schmuddeligen Absurdität unwiderstehlich komisch. Unter geradezu heroischen Anstrengungen war es ihm zunächst gelungen, einen Heiterkeitsausbruch zu bezwingen, doch »süße Mutter« im leidgebrochenen Tonfall des Wilden und der Hinweis auf den toten, aber offenbar unkremierten und somit sein Phosphor auf eine düstere Gruft verschwendenden Tybalt gaben ihm den Rest. Er lachte Tränen, lachte haltlos, während der Wilde ihn vor Wut kreidebleich über den Buchrand anfunkelte und schließlich, als die Heiterkeit gar kein Ende nahm, beleidigt sein Buch zuschlug, aufsprang und es ganz wie jemand, der seine Perle vor Säuen retten muss, wieder in der Schublade verschloss. Und doch, sagte Helmholtz, nachdem er wieder so weit zu Atem gekommen war, dass er sich entschuldigen konnte, und nachdem er den Wilden so weit besänftigt hatte, dass dieser bereit war, sich seine Erklärung anzuhören, weiß ich sehr wohl, dass man alberne, verrückte Situationen wie diese da braucht. Nur über so etwas kann man richtig gut schreiben. Warum wohl war der alte Knabe ein so hervorragender Propagandatechniker? Weil er sich über so viele verrückte, schmerzliche Dinge erregen konnte. Man muss verletzt und aufgewühlt sein, sonst fallen einem die richtig guten, durchschlagenden, röntgenstrahligen Formulierungen nicht ein. Aber Väter und Mütter, er schüttelte den Kopf, du kannst von mir unmöglich erwarten, dass ich bei Vätern und Müttern ernst bleibe. Und wer soll sich schon darüber aufregen, ob ein Junge ein Mädchen nimmt oder nicht nimmt? Der Wilde verzog schmerzlich das Gesicht, was aber Helmholtz, der den Blick nachdenklich auf den Fußboden gerichtet hatte, nicht bemerkte. »Nein«, schloss er mit einem Seufzer, »es geht nicht. Wir brauchen eine andere Form von Irrsinn und Gewalt. Nur welche? Welche? Wo finden wir sie?« Er verstummte, schüttelte den Kopf und sagte, »Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.«